des Lebens. Das ist nicht das Spiel des Hergebens. Es wird entschieden, ob Leben oder Tod oder ob Atemnot oder Hungersnot. Das ist das Spiel des Lebens. Das ist nicht das Spiel des Hergebens. Es wird entschieden, ob Leben oder Tod oder ob Atemnot oder Hungersnot. So kann das nicht mehr weitergehen auf der Erde. Ihr Menschen seid wie eine verfressene Herde. Seht die Jugendlichen nicht, wie wir es in Deutschland haben. In Afrika müssen die Jugendlichen schon mit jungen Jahren graben. Ihr sagt, in Deutschland haben wir es schwer, dass ich nicht lache. Ich kann einfach nicht mehr. Wir können von Glück reden, dass wir so leben. Doch trotzdem müssen wir den Menschen was geben. Nun geht es um Leben oder Tod. Die Afrika-Kinder sind in Not. Die halten schon mit jungen Jahren eine Waffe in der Hand. Ihr schaut gegen einer Wand und haltet den Rand. Man hört da jeden Tag Schüsse, jeden Tag muss mindestens einer dran glauben. Ich kann das nicht glauben, das darf man nicht erlauben. Aber bei denen ist das normal, man kämpft um Kleinigkeiten. Man kann sich das nicht mehr mit ansehen, man muss das weiterleiten. Wie gesagt, das ist das Spiel des Lebens. Das ist nicht das Spiel des Hergebens. Es wird entschieden, ob Leben oder Tod oder ob Atemnot oder Hungersnot. Das ist das Spiel des Lebens, das ist nicht das Spiel des Hergehens. Es wird entschieden, ob Leben oder Tod oder ob Atemnot oder Hungersnot. Kleinigkeiten hin, Kleinigkeiten her, ein Menschenleben ist es wert. Ich glaube, wir werden nicht so viel gelehrt. Wir wissen nicht genau, wie es auf der Welt zugeht. Die meisten Jugendlichen in Afrika wissen nicht mal, wie die Sonne aufgeht. Die wissen nur, wie man mit Waffen umgeht, aufdreht und abgeht. Schuss und aus, damit kein Zweifel entsteht. Wie wird die Zukunft aussehen? Kein Mensch mehr da, die Welt wird untergehen. Die ganze Welt voll mit Atomwaffen. Ihr macht euch damit voll zum Affen. Ihr sagt, die Welt wird besser, dass ich nicht lache. Das ist, als ob ich euch ein Messer in den Rücken ramme. Das Leben ist heutzutage schwer. Die meisten können nicht mehr, sie geben schnell auf. Dabei gehen die meisten schnell drauf. Es ist leider wahr, keiner ist mehr da. Das ist das Spiel des Lebens. Das ist nicht das Spiel des Hergehens. Es wird entschieden, ob Leben oder Tod oder ob Atemnot oder Hungersnot. Das ist das Spiel des Lebens, das ist nicht das Spiel des Hergebens. Es wird entschieden, ob Leben oder Tod oder ob Atemnot oder Hungersnot.